Also ich habe jetzt auch diesen Monat überhaupt kein Geld bekommen. Meine Miete wurde nicht bezahlt und alles. Ne? Also sämtliche Ämter, ne? Da hat keiner reagiert. Ne? Sozialamt, die haben irgendwie auf doof gemacht. Die konnten auf einmal nichts mehr hören, nehme ich an. Man hat uns halt abfällig behandelt. Die Besorgnis in unserer Bevölkerung, bei unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist riesengroß. Wir werden eine solche Dynamik am Arbeitsmarkt auf die Dauer nicht haben. Wir sind entschlossen, das Nötige zu tun, um die Rekapitalisierung unserer Banken sicherzustellen für eine vernünftige Kreditversorgung. In bestimmten Hinsichten glaube ich schon, dass insgesamt in unserer Gesellschaft das Gefühl der Ohnmacht eher stärker geworden ist. Also wenn ich die ganzen Phänomene nehme, die uns in den letzten Jahren im Hinblick auf die Finanzkrise beschäftigen, so hat doch der einzelne Bürger immer stärker den Eindruck, da kann ich persönlich überhaupt nichts machen. Schildert der Notfallseelsorger und evangelische Pfarrer Jörg Zimmermann aus Bonn. Die Wut hat zugenommen, aber die Resignation hat auch sehr zugenommen, nicht? Man merkt das ja auch einem Wahlverhalten der Leute und ich merke ja oft die Verzweiflung, die bei mir denn sind und sagen, ich habe jetzt gar kein Geld bekommen, ich habe Schulden beim Vermieter, was mache ich jetzt eigentlich? Und die Gefahr besteht natürlich immer, dass sie kriminell werden mit den ganzen Folgen, auch für den Staat, dass sie dann sagen, dann gehe ich klauen. Erzählt der SPD-Sozialpolitiker und NRW-Landtagsabgeordnete Bernhard von Grünberg. Armut und soziale Not, mit denen von Grünberg bei seinen Bürgersprechstunden konfrontiert wird, aber auch die aktuelle politische Ratlosigkeit der Regierenden, private Probleme und Krankheiten können Menschen verunsichern und aus der Bahn werfen. Manche wissen nicht mehr weiter, andere haben das Gefühl, zu kurz zu kommen, nicht gehört oder vergessen zu werden. Sie verzweifeln an ihrer persönlichen Situation oder gleich an der ganzen Welt. Aus diesem Empfinden heraus wenden sich viele an Autoritäten, öffentliche Institutionen oder auch an die Medien und hoffen, dort endlich die lang versagte Hilfe zu bekommen. Anne, die ihren vollen Namen nicht nennen möchte, kümmert sich um die Anliegen der Zuschauer bei einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Das Spektrum sind zum einen Leute, die sich ungerecht behandelt fühlen, die dann in der Regel auch schon eine lange Liste haben an Unterlagen, die sie in dieser Sache geschrieben haben, an Ämter, möglicherweise auch an Gerichte. Und die sagen so, jetzt will ich das Fernsehen dazuziehen, denn Fernsehen bedeutet immer Aufmerksamkeit und dann widerfährt mir Recht. Und die uns das dann zuschicken und sagen, hier macht ein Bericht über mich. Das können bis zu 100 Zuschriften im Monat sein. Den Zuschauerservice erreichen sehr unterschiedliche Gesuche und Bitten, die zwar immer noch zu einem großen Teil per Post, aber zunehmend per E-Mail eingehen. Dann ist es so, dass die zum Teil einfach auch die Auseinandersetzung mit Ämtern als sehr schwierig empfinden, da zum Teil zurückscheuen oder sich im Stich gelassen fühlen und eben jemanden suchen, der sie da begleitet oder ihnen einfach da mehr Gehör verschafft bei diesen Ämtern. Oder auch Leute, die einfach wirklich ratlos sind, was sie in ihrer Situation machen können. Und da sind dann durchaus auch Schicksale dabei, die sehr berührend sind, sehr bewegend sind und wo man das durchliest und sehr schlucken muss, aber eben auch leider sagen muss, das Fernsehen ist da nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Das erfordert von den Bearbeitern wie Anne durchaus diplomatisches Talent und großes Einfühlungsvermögen. Schließlich hat sie es nicht nur mit einer Vielfalt von Themen zu tun, sondern auch mit allen Bevölkerungsgruppen. Wenn Menschen sich jetzt in ihrem Rechtsempfinden verletzt fühlen, dann erwarten sie unabhängig von der Schicht Hilfestellung vom Fernsehen. Also da stellt sich dann auch der Professor hin und beruft sich auf Menschenrechte oder auf die Informationspflicht und fordert eben, hier müsst ihr helfen, das ist eure Pflicht und Schuldigkeit als öffentlich-rechtlicher Fernsehsender. Für die Bonner Soziologin Doris Mathilde Lucke sind solche Erwartungen nicht überraschend. Wir leben ja in einer mediatisierten Gesellschaft und da sind jetzt Medien auch nicht ganz unbeteiligt daran. Das Fernsehen, wo es ja seit einiger Zeit richtige Formate gibt, Trödel, King, Supernanny und so weiter, wo also Menschen geholfen wird und man kann beim Helfen auch noch in den Medien zuschauen. Und so kann natürlich jemand auch auf die Idee kommen, Menschenskinder, mache ich jetzt auch so. Was Menschen, die im Alltag eher unerhört bleiben, dann irgendwann antreibt, sich bei öffentlichen Organisationen zu artikulieren, deutet Doris Mathilde Lucke so. Jemand, der ein Problem im Leben hat ein massives, eine Lebenskrise und dann noch ein relativ geringes Selbstwertgefühl hat, der sagt sich, Mensch, jetzt, ich komme da jetzt einmal ganz groß raus und ich gehe bis nach Karlsruhe, ist ja schon fast ein geflügeltes Wort. Das Bundesverfassungsgericht gilt als Kummerkasten der Nation und ächzt unter der Flut der Anschriften. Beim Bonner Landgericht ist die Lage weitaus undramatischer als bei den Karlsruher Kollegen. Gemessen an den 50.000 bis 60.000 Verfahren im Jahr sehen sich die Bonner Richter mit überraschend wenig Eingaben konfrontiert. Es sind um die 100 im Jahr, die von 4 Richtern bearbeitet werden. Einer von ihnen ist Joachim Klages. Das Anliegen dreht sich in der Regel um ganz konkrete Anliegen des Betroffenen mit Verfahren, mit denen er zu tun hat, mit Alltagsproblemen, denen er ausgesetzt ist, wo sich dann allerdings eine allgemeine Unmutsäußerung über gesellschaftliche oder politische Zustände bemerkbar macht. An Unmutsäußerungen hat sich Joachim Klages gewöhnt. Und solange niemand beleidigend daherkommt, schreibt er gern zurück. Und wird im Namen des Volkes sogar schon mal in der Spionageabwehr tätig. Ein Anliegen war zum Beispiel, einen Überwachungssatelliten abzuschalten, der einen Chip überwachen würde, der dem Petenten eingepflanzt worden sei von einem ausländischen Geheimdienst. Sowas wird hier natürlich genauso ernsthaft beantwortet und bearbeitet, wie auch das Anliegen, dass jemand an uns heranträgt und auf bestimmte Schadstoffe in bestimmten Produkten hinweist, wo das Landgericht Bonn als solches unmittelbar nicht mit entsprechenden Beschwerden befasst ist und auch von Amts wegen auch nicht einschreiten kann. Auf jeden Fall, versichert Joachim Klages, keine Eingabe fällt unter den Tisch oder in den Gerichtsabfall, sondern wird abgeheftet, gestempelt und gelesen. Wenn wir dem Eingabeführer nicht weiterhelfen können, weil es außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches liegt, dann weisen wir ihn sehr höflich darauf hin, dass wir nichts in seinem Sinne veranlassen können. Wenn er sich über konkrete Verfahren beschwert, wird Einsicht in die Verfahrensakten genommen und dann werden wir auch im Regelfall darauf hinweisen, dass und warum keine Veranlassung zu Maßnahmen bestand. Es gibt aber auch Einzelfälle, wo zum Beispiel auch zu Recht Vorbringen dargelegt werden und das Gericht sich dann als Dienstaufsichtsbehörde auch zu Maßnahmen veranlasst sieht. Einerseits ärgern sich viele über ungerechte oder vermeintlich ungerechte Urteile der Gerichte und über lange Prozesszeiten. Andererseits sehen sie die Justiz als Freund und Helfer, die ihnen eine Stimme geben soll. Die Soziologin Doris Mathilde Lucke glaubt nicht, dass die Hilfesuchenden wirklich immer eine Problemlösung vom Gericht erwarten. Das sind ja Schreie nach Aufmerksamkeit, nach Sichtbarkeit, nach Bedeutungserhöhung der eigenen Person, die dann zusammentreffen, auch mit einem ganz anderen Trend in unserer Gesellschaft, der dazu passt, dass wir uns mehr und mehr daran gewöhnt haben, in einer Gesellschaft zu leben, in der es vermeintlich für jedes Problem, sei es noch so privat, so intim, noch so klein, irgendeine professionelle Lösung gibt. Wir sourcen praktisch unsere Probleme aus und sagen, ja, der Arzt wird's richten, der Steuerberater, auch nicht umsonst boomt die Ratgeberliteratur, ja, und das sind dann alles Experten, die anstelle von uns selber Probleme lösen. Wenn es aber mit der Problemlösung nicht klappt, also Ratgeber und Experten nicht weiterhelfen können, dann nehmen Hilfesuchende gern Kontakt zur Macht auf, zu führenden Politikern. Die Bürger kommen meistens eher mit Fällen, die die Städte betreffen, die die Justiz betreffen, wo es Urteile gibt, wo es Entscheidungen gibt und wo die Bürger einfach der Auffassung sind, die Ministerpräsidentin könnte an diesen bereits getroffenen Entscheidungen noch etwas ändern, was sie aber natürlich nicht kann. Herbert Luhmer arbeitet in der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Hier regiert SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Luhmer ist für alle Bürgeranfragen zuständig und räumt gleich ein Missverständnis aus. Zwar bestimmt die Regierungschefin die Richtlinien der Landespolitik, sie ist aber nicht Dienstvorgesetzte ihrer Minister, kann deren Entscheidungen also nicht einfach aufheben, wie viele Bürger glauben würden, sagt er. Mit seinen 5 Kollegen vom Landespresseamt versucht er, das immer wieder in den Antworten zu erklären. Das Team hat gut zu tun. Ich bin als Frühaufsteher immer ganz früh morgens schon um 6 Uhr im Büro, da habe ich die Ruhe und lese dann also die Briefe, die ich mir auf die Seite gelegt habe, wo man dann halt viel Zeit braucht. Es gibt ja auch Briefe, die sind 50 Seiten lang Und die sind gar nicht so selten. Und die muss man dann, vor allen Dingen, wenn sie dann noch mit der Hand geschrieben werden von älteren Leuten, die sehr viel Zeit haben, muss man dann auch in Ruhe lesen, damit man auch ganz durchdringen kann, was ist denn jetzt eigentlich gewollt. Denn es kann auf Seite 20 eine Dienstaufsichtsbeschwerde sein, auf Seite 40 möchte jemand ein Autogramm haben und es soll ja auch alles richtig beantwortet werden. Manche Menschen möchten, dass Hannelore Kraft ihnen einen Job verschafft oder eine Wohnung besorgt. Oft handelt es sich um solch unrealistische Bitten und Wünsche, die eine Ministerpräsidentin nicht erfüllen kann. Warum diese dennoch an sie herangetragen werden, erklärt Soziologin Doris Mathilde Lucke. Das hängt damit zusammen, dass wir so viel Privates inzwischen über die Politiker wissen und dann eigentlich so Solidarisierungseffekte eintreten, die natürlich rational und mit Abstand betrachtet irgendwie völlig daneben sind. Das ist ein bisschen so, wenn Sie einen Wasserrohrbruch haben und Sie rufen einen Arzt an. Ich kann Sie mir einen Ort noch mal schreiben, wenn Sie wollen. Ja, das wäre sehr schön. Also das wäre. Und so, Sie hatten ja sich auch überlegt, eine andere Wohnung zu suchen, aber das haben Sie noch nicht geschafft, oder so? Das habe ich versucht, aber ich hatte noch keinen Erfolg damit. Natürlich gibt es genug Verzweifelte, die sich berechtigt und in aller Bescheidenheit an Politiker wenden, um für ihre Rechte zu kämpfen. Der NRW-Landtagsabgeordnete Bernhard von Grünberg hält im Bonner Rathaus seit vielen Jahrzehnten eine Bürgersprechstunde ab und kennt die Schicksale. Jede Woche warten die Menschen auf ihn, hoffen, dass der SPD-Mann seine Beziehungen zu den Behörden spielen lässt. Die Menschen wohnen ganz katastrophal in irgendwelchen Wohnungen, tragen das beim Wohnungsamt vor. Das nimmt aber keiner so richtig zur Kenntnis. Wohnungen werden vergeben nach Dringlichkeiten und deren Dringlichkeit wird nicht deutlich genug gemacht. Durch meine Intervention ist es dann oft möglich, dass sie doch eine Wohnung kriegen, weil ich die soziale Situation den Ämtern klar mache. Sozialamt, Wohnungsamt, hatte mich abgeholt zu Hause, war damals schwanger mit Angelo. Ist er überall mit mir hingegangen, doch. Wenn sie mit dem irgendwo hinkamen, das war so, als wenn sie ein neuer Mensch wäre, ne? Die ihn nicht die Füße gegrüßt haben, da war noch alles. Und einen Tag vorher herablassend und rausgejagt, einfach. Ja. Seit Jahren geht Barbara Meffert zu von Grünberg, wenn die Ämter wieder alle Anfragen abblocken. Irgendwie hat sich das unter den Hilfesuchenden in Bonn herumgesprochen, dass der Sozialpolitiker ihre letzte Hoffnung ist. Auch für Johanna. Sie bezieht seit 6 Jahren Hartz IV, hat aber nun eine Ausbildung begonnen und bekommt plötzlich keine Unterstützung mehr. Ein Fall für von Grünberg, sagt Johanna. Ich hoffe, dass er an die AGE schreiben kann und dass die AGE dann die Leistung für mich aufnehmen kann. Es liegt im Ermessen der AGE. Wenn die AGE möchte, kann sie mich unterstützen und wenn sie mich nicht unterstützen möchte, muss sie nicht. Oft gibt es Ärger mit den Jobcentern und es liegt nicht immer daran, dass jemand vergessen hat, seine Anträge rechtzeitig abzugeben. Oft kommt es auch vor, dass der Kunde sagt, ich habe das abgegeben, der Mitarbeiter beim Jobcenter aber sagt, ich habe das nicht gekriegt. Was auch daran liegen kann, dass oft in den Jobcentern ja ganz viele Mitarbeiter an unterschiedlichen Fällen arbeiten und es eben durcheinander kommt. Da ist denn der Brief in der falschen Akte gelandet und der kriegt eine Kürzung und wundert sich denn, dass er kein Geld mehr kriegt und dass er existenzielle Krisen hat. Einen Anwalt können sich Sozialhilfeempfänger nicht leisten. Um sich gegen Entscheidungen von Behörden zur Wehr zu setzen, gibt es eine Alternative, den Petitionsausschuss des Landtages. Von Grünberg ist dort Mitglied und fackelt nicht lange. Wenn ich nicht damit einverstanden bin, und das kommt bei mir oft vor, da kann ich einen Termin machen zwischen den Betroffenen und zum Beispiel der Stadtverwaltung und gegebenenfalls dem Ministerium und sage, warum entscheidet ihr so bescheuert? Über 25.000 Petitionen sind in der vergangenen Wahlperiode in NRW eingegangen. Die Vorsitzende des Ausschusses, Rita Klöpper von der CDU, wirbt ebenfalls mit großem Engagement für dieses Hilfsangebot. Lieber Bürger, du hast dieses Recht. Es steht im Grundgesetz. Dein Grundgesetz steht bestimmt irgendwo in einem Bücherregal. Aber bitte guck auch mal rein, lies den Artikel 17. Und dort ist ein Recht für dich, was, und das muss man auch mal ganz deutlich sagen, was, wenn die Überprüfung stattfindet, dich keinen Cent kostet. Keinen Cent. Denn bevor man klagt, man hat ja manchmal nur die Möglichkeit des Klageweges, bevor man klagt, kann man besser hingehen und sagen, Petitionsausschuss, bitte guck noch mal drüber. Ist die Möglichkeit, ob man da vielleicht noch eine andere Möglichkeit findet, mir zu helfen? In dem Gremium engagieren sich 25 Abgeordnete über alle Parteigrenzen hinweg, um Ärger mit den Behörden aus dem Weg zu räumen. Jeder hat das Recht, uns anzuschreiben, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Einfach nur zu formulieren, es gibt keine Anträge, es gibt alles formlos. Er kann auch wirklich aus einer Justizvollzugsanstalt heraus schreiben. Sowas haben wir auch öfter mal. Wenn da irgendwelche Dinge vielleicht nicht so ganz laufen, dann gehen wir der Sache nach und gucken nach, ob es so ist. Und wenn es so ist und man kann Abhilfe schaffen, wird das getan. Ein Teil der Hilfesuchenden, die sich an öffentliche Organisationen wenden, haben keine Probleme mit Behörden, sondern erleben ein Gefühl der Ohnmacht oder der Einsamkeit. Viele wollen einfach nur Ansprache. Darauf hat jetzt auch der Malteser Hilfsdienst reagiert und testet an 4 Standorten den sogenannten Malteserruf. Hier geht es nicht um Notversorgung. Ehrenamtliche Mitarbeiter rufen ältere Menschen an und sprechen mit ihnen über Gott und die Welt. Aber viele der Anrufer sind tatsächlich verzweifelt, hadern mit den äußeren Umständen oder mit sich selbst. Das beobachtet der evangelische Pfarrer und Notseelsorger Jörg Zimmermann aus Bonn. Es ist manchmal so, dass man durchaus auch hingucken muss, ob diese Einschätzung der Leute überhaupt stimmt. Kann man wirklich nichts machen oder ist das jetzt ein Gefühl, in das der Betreffende sich hineingesteigert hat, obwohl objektiv möglicherweise noch gar kein Anlass dazu besteht. Das versuche ich rauszukriegen. Das ist kein leichtes Brot, manchmal gelingt das, aber ich muss zugeben, nicht immer. Der Stress am Arbeitsplatz, Burnout-Syndrom, die Schnelllebigkeit der Zeit machen viele orientierungslos. Wer heute eine Service-Nummer wählt, klickt sich durch ein Menü, bekommt oft nur vorgestanzte Auskünfte vom Band. Allein mit dieser Art der Kommunikation sind insbesondere Menschen der älteren Generation häufig überfordert und das führt dann manchmal auch zu einem Rückzugsverhalten, dass man sich aus bestimmten Bereichen der Wirklichkeit heute ausklingt, beziehungsweise sich überhaupt gar nicht erst dort einklingt, aber zugleich natürlich sieht, die Welt entwickelt sich und ich habe daran keinen Anteil mehr. Das verstärkt Phänomene der Depression und des Frustes. Natürlich versuchen Verzweifelte auch zunehmend Zuspruch und Hilfe im Internet zu finden. Doch beim Chatten oder Bloggen in Diskussionsforen lauern jede Menge Gefahren. Man sollte wissen, wer die Seite betreibt, ein Impressum finden und man sollte prüfen, ob die Ratgeber auch wirklich qualifiziert sind. In den Zuschauer- und Poststellen der Republik sammeln sich die verzweifelten Hilferufe. Aber, und das heitert die Mitarbeiter doch regelmäßig auf, es gibt sie noch, die positiven und zuversichtlichen, erzählt Herbert Luhmer von der NRW-Staatskanzlei. Mir fällt da eine ältere Dame ein, die bisher immer anonym geblieben ist, die aber 2-3 Mal pro Woche schreibt, immer irgendwas mitschickt, immer Karten schreibt, alle Briefe mit der Hand schreibt und die also die Ministerpräsidentin hochverehrt. Und da sehe ich immer schon an der Schrift, jetzt hat die Dame wieder geschrieben, das ist eigentlich was durchaus Positives. Jetzt letzte Woche hat sie wieder frische Kirschen in einer Dose geschickt. Sie schickt Kalender, sie schickt Traubenzucker, alle möglichen Dinge. Und Hannelore Kraft? Sie weiß das, ja, selbstverständlich. Aber wir können nicht antworten, weil die Dame eben halt anonym schreibt.